إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن شاء الله تعالى دادي تسايد sehr kurzes, versuche ich mich sehr kurz zu fassen. Wir werden inshallah ta'ala über Ibrahim alayhi salatu wassalam reden, über seine Geschichte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah As-Saffat, sagt Allah azza wa jal sinngemäß, er sagte, gewiss, ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich recht leiten. Mein Herr schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Sohn. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaftigen finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten, und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir zu ihm, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten. Friede sei auf Ibrahim, so vergelten wir den Gutestuenden. Er gehörte ja zu unseren gläubigen Diener und wir verkündeten ihm Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffenen und wir segneten ihn und Ishaq. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die Gutes tun und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht zufügen. Wir wollen inshallah über diese Verse reden. Ganz kurz fassen. Allah subhanahu wa ta'ala hat Ibrahim alayhi salatu wassalam zu einem engen Freund genommen. Ibrahim hat einen gewaltigen Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat diesen Stellenwert nicht einfach so bekommen. Allah sagte nicht einfach, herabsenden vom siebten Himmel. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا Allah nahm sich Ibrahim als engsten Freund. Die allerhöchste Freundschaft nahm Allah subhanahu wa ta'ala mit Ibrahim. Warum? Allah azza wa jal prüfte ihn oft und er fand ihn als den Standhaften. Allah spricht in diesen Versen über Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala jalla fi ula, er sagte, gewiss ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich recht leiten, yani Ibrahim. Mein Herr schenke mir einen von den Rechtschaffenen, yani gib mir Nachkommenschaft. Daraufhin erhörte Allah subhanahu wa ta'ala sein Bittgebet. Und mit 86 Jahren, überliefert Ibn Kathir, mit 86 Jahren bekam er Ismail. Und Ismail wurde Ismail genannt, wie Imam al-Baghawi sagt, von Ja Rabbi Isma', O mein Herr, erhöre mein Bittgebet. Deswegen wurde er Ismail genannt. Und Ibrahim nannten die Gelehrten, beziehungsweise die Gelehrten sagten, Ibrahim wurde Ibrahim genannt, weil er Al-Abb al-Rahim ist. Der barmherzige Vater, der große Vater. Man nennt ihn nicht einfach so, den Vater der Propheten. Als er 86 Jahre war, bekam er seinen ersten Sohn. Stell dir vor, du bist 86 Jahre alt und 86 Jahre wünschst du dir ein Kind und du bekommst nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala es dir nicht geschrieben hat. Daraufhin schenkt Allah ihm Ismail. Allah sagt, da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Sohn, einen nachsichtigen Junge. Als dieser das Alter erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte. Schaut, als er dieses Kind bekam und Ibrahim liebte Ismail sehr. Und Allah machte aus Ismail einen Propheten, ein rechtschaffenes Kind, ein gehorsames Kind. Subhanallah. Allah stellte Ibrahim alayhi salatu wassalam viele Prüfungen. Darunter, stell dir vor, du bekommst ein Kind nach 80 Jahren und du, subhanallah, siehst dieses Kind, ein Junge, und du liebst es, dann befiehlt dir Allah subhanahu wa ta'ala, dass du es in die Wüste schickst. Dass du es in die Wüste schickst. Wie werden deine Gedanken sein? Wie werden deine Gefühle sein? Wie wirst du dir Angst machen um deinen Sohn? Aber Ibrahim hat auf Allah vertraut. Ibrahim hat auf Allah vertraut. Als Allah subhanahu wa ta'ala ihn damit prüfte und er schickte ihn nach Mekka, sagte Hajar, sie sagte, ja Ibrahim, lässt du uns bei einem Land, wo nichts gibt? Er antwortete nicht. Daraufhin sagte sie zu ihm, ja Ibrahim, hat dir das Allah subhanahu wa ta'ala befohlen? Er sagt ja. Dann sagte sie, die gottesfürchtige Frau, von der wir lernen müssen, als Mann und als Frau. Daraufhin sagte sie, ja Ibrahim, wenn es Allah azza wa jal, was? Allahs Befehl, dann er wird seine gläubigen Diener nicht den Stich lassen. Schaut dieses Gottvertrauen. In einer Wüste, ohne Trinken, ohne Wasser, beziehungsweise wenig Wasser mitgenommen, aber sonst ist nichts mehr vorhanden. Mit einem Baby. Yani, wir machen uns schon Sorgen, wenn das Kind yani, nicht zu warm angezogen ist, nicht, dass es krank wird. Und stell dir vor, du lässt es in der Wüste, wo die Sonne richtig knallt. Und dann gehst du. Ibrahim a.s. nahm den Befehl des Herrn und führte ihn aus. Daraufhin ließ er ihn. Die Geschichte ist bekannt. Nach all dem, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er wurde groß. Die Gelehrten sagen, er hat das Alter erreicht, wo er arbeiten konnte. Weil ihr wisst, yani, er war bestimmt schon 100, Ibrahim, wenn nicht älter, Allahu a'lam. Ja? Und dann kam ein Traum. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, die Träume der Propheten sind Offenbarung. Die Träume der Propheten sind Offenbarung. Was sah er im Traum? Er sagte, oh mein Sohn, oh mein lieber Sohn. Schaut, wie er überhaupt mit seinem Sohn redet. Er sagt, oh mein lieber Sohn. Schöne Art und Weise. Er sagte, ich sehe dich im Traum, dass ich dich schlachte. Was sagte sein Sohn? Sein Sohn sagte nicht, das war kein richtiger Traum. Und vielleicht kam der Shaitan zu dir. Und wie kannst du deinen Sohn umbringen? Nein, schau diese Gottergebenheit und diese Gehorsamkeit und dieses Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagte, oh mein lieber Vater, noch diese schönen Worte. Oh mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird. Du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften sehen. Stell dir das vor, ja. Und deine Liebe wird noch mehr wachsen zu deinem Sohn, wenn du das siehst, oder nicht? Viele haben Probleme, ihre Kinder zum Gebet zu zwingen. Und Ismail sagt, mein Vater, du hast mich im Traum gesehen, dass du mich schlachten sollst. Das ist eine Offenbarung von Allah. Tu es. Ich werde es, bi'idhnillahi ta'ala, ertragen. Als er ihn schlachten wollte, wird erzählt, dass Ibrahim Ismail auf den Nacken legte. Es gibt verschiedene Überlieferungen. Mohammed, er wollte ihn nicht ins Gesicht schauen. Weil das war eine schwere Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala. Stell dir das vor, Achi. Stell dir vor, du hast einen Sohn, den du liebst. Egal, auch eine Tochter. Und Allah befiehlt dir, ihn zu schlachten. Daraufhin, Ibrahim diskutierte nicht. Nahm das Schwert, beziehungsweise das Messer, und legte es an seinen Hals. Er wollte ihn durchschneiden. Yani, er war schon dabei und versuchte zu schneiden. Das Messer hat nicht geschnitten. Und nach einer Überlieferung war etwas dazwischen. Daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim, den Wahrhaftigen, den Freund Allahs azza wa jal, als sie sich beide ergeben zeigten, Ibrahim und Ismail, und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, um ihn zu schlachten, er hat schon zugeschnitten, aber Allah hat das Messer nicht schneiden lassen. Er wollte seine Ergebenheit. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht, yani den Traum bereits wahrgemacht. Gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Yani, du hast deine Prüfung bestanden. Eine gewaltige Prüfung. Viele, möge Allah uns alle vergeben und recht leiten, viele sind nicht bereit, ihre Arbeit zu lassen wegen ihrem Gebet. Was ist, wenn Allah dir befehlt, deinen Sohn zu schlachten? Allah hat es uns nicht befohlen. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala, gewiss, so vergelten wir den Gutestuenden. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Dafür, dass er seinen Sohn schlachten wollte und sich ergeben gezeigt hat. Und Ismail hat Allah es ausgetauscht gegen ein Tier. Und dieses Schlachtopfer, was wir vor kurzem gemacht haben, ist eine gewaltige Sache für Allah und eine gewaltige Erleichterung von Allah zu seinen Dienern. Solche armen und schwachen Diener, wie wir sind, möge Allah uns vergeben. Und Allah sagt, und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Ibrahim, so vergelten wir den Gutestuenden. Gibt es einen der drei Religionen, die sich den drei Religionen zuschreiben? Wir sagen, das ist sowieso Batel. Aber jeder ist sich einig, dass Ibrahim ein rechtschaffender Mensch ist, ein guter Mensch ist, ein Freund Allahs ist. Und das ist, wie die Gelehrten sagen, das Geschenk Allahs für seine guten Taten. Möge Allah uns auch das schenken. Aber möge Allah uns bewahren, dass wir in der Dunya gelobt werden und in der Akhira getadelt werden. Lieber in der Dunya getadelt, aber bei dem Herrn der Welten gelobt zu werden. Allah sagt zu Ibrahim, er gehörte ja zu unseren gläubigen Dienern. Er gehörte zu den Überzeugten. Und wir verkündeten ihm Ishaq als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Ya'ani, Allah gab ihm noch Ishaq. Allah gab ihm noch Ishaq drauf. Stellt euch vor, als Geschenk. Und subhanallah, Brüder. Und er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, und wir segneten ihn und Ishaq. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die Gutes tun und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht tun oder zufügen. Geehrte Geschwister, der Koran ist ein Lehrbuch, ein Gesetzbuch, das wir lernen. Schau das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Wir lernen das Vertrauen, dass Allah der Herr der Welten ist, derjenige ist, der alles leitet. Er hat alles in der Hand. Er ist dein Schöpfer. Du kannst nichts bekommen, außer Allah hat es dir geschrieben. Und nichts kann man dir wegnehmen, außer Allah hat es dir geschrieben, dass sie dir wegnehmen. Warum vertrauen wir nicht genau auf Allah, wie es sich gebührt, dass man auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut in unseren Angelegenheiten? Wenn wir das Verbotene lassen, Allah wird uns segnen mit anderen, auch wenn es wenig ist. Wie viel Geld von Haram haben Leute getragen und sagen, ich kann nur Geld machen durch Alkohol und Allah hat ihnen durch dieses Geld noch mehr Schaden gegeben. Und wie viele haben diesen Haram gelassen, hatten wenig Geld und Allah hat sie gesegnet und ihre Familien. Zweitens, wir sehen das Verhalten, wie der Vater mit seinem Sohn redet und der Sohn mit seinem Vater. Wir müssen das lernen und wir müssen auch unsere Kinder nach dem Islam richtig erziehen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Kinder recht leiten und möge Allah uns beistehen in dieser Sache. Deswegen der schöne Ton. Auf jeden Fall, dass die Art und Weise, wie man redet und wie man handelt, eine sehr große Rolle hat. Wir müssen anfangen, unsere Kinder schon im Babyalter richtig zu erziehen. Brüder, wenn wir das nicht machen, machen das die Kuffar. Macht das die Straße. Und ihr seht ja, Ikhwan, was da draußen los ist. Sie versuchen uns die Kinder wegzunehmen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und ihre Listen erniedrigen. Und die Familien der Muslime bewahren. Ich sage das mit Allah um Vergebung. Bittet ihr ihn auch um Vergebung. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Geehrte Brüder, die Geschichte und die Lehren von Ibrahims Geschichten und allgemein von allen Propheten, das sind Lehren für uns, Lehren für denjenigen, der Lehren daraus ziehen möchte. Schaut Ibrahim, Allah Azza wa Jalla prüft ihn. Als er kam und gegen die ganze Welt sich losgesagt hat und die Götzen zerstört hat, nicht wie heute einige, die die Götzen schützen und die Muwahhidin kritisieren. Er hat die Götzen zerstört und dann hat man ihn nackt ausgezogen und hat ein Feuer gemacht, der Ikhwan. Es wurde gesagt, Allahu a'lam, ob es authentisch ist oder nicht, auf jeden Fall wurde gesagt, ein Monat lang wurde Holz gesammelt, dann wurde es angezündet und dann wurde Ibrahim reingeworfen. Als Ibrahim reingeworfen wurde, kam Ibrahim. Schau dieses Vertrauen, schau diese Taqwa, schau, möge Allah sie uns geben. Er sagte, Jibril zu ihm, soll ich dir helfen? Er sagte, ich brauche nichts von dir. Allah ist mein Genüge. Was hat Allah ihm gegeben? Allah hat was aus dem Feuer gemacht? Er hat es weder zu kalt gemacht, noch zu warm. Und nicht nur, subhanallah, er versorgt ihn. Ibrahim sagt, die beste Zeit, die ich hatte, war im Feuer. Er wurde sogar dicker. Ja, Ikhwan, vielleicht von uns, wir brauchen nicht reden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Iman stärken. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir Lehren ziehen von den Geschichten der Propheten. Und dass wir ihnen auf die beste Art und Weise folgen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Ibrahim und Muhammad und Isa und Ishaq und Jakob und alle Propheten auferstehen lassen und in Al-Jannah eingehen lassen. Möge Allah uns vor Junud von Shaitan und seine und ihm selber bewahren und von der Hölle. Ja, Ikhwan, deswegen möge Allah unsere Herzen mit Iman füllen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen sein lassen, die Allah öffentlich und innerlich anbeten und ihm ergeben sind. Deswegen, ja, Achi, und damit schließe ich ab. Wenn du eine Sorge hast, dann denke an die Propheten. Wenn du Trauer hast und Prüfung hast, dann denke an die Propheten, wie sie gelitten haben. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, keinem wurde so viel Schaden im Namen Allahs zugefügt, außer mir. Wenn du denkst, du hast deine Arbeit verloren und bist traurig, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gegen ihn haben seine eigene Familie das Schwert gehoben und haben gegen ihn gekämpft. Was ist unsere Prüfung und was ist das für eine Prüfung? Als Abdullah ibn Umar, wenn ich mich nicht täusche, gehört hat, als einige, die später kamen, gesagt haben, wären wir in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, hätten wir mit ihm gekämpft. Und er wäre ihm beigestanden. Er sagte, was redest du? Danke Allah, der dich bewahrt hat vor diesen Prüfungen. Wir haben gegen unsere Eltern, gegen unsere Onkels, gegen unsere Tanten, gegen unsere eigene Familie und unser Volk gekämpft. Möge Allah uns recht leiten. Jazakumullah khairan. Man könnte so viel sagen, aber das Problem ist, die Zeit ist vorbei. Wa aqimus salat wa barakatuh.